Drum Achtung, hier ist Milovic und wir wünschen ihm recht viel Vergnügen. Danke fürs Zuhören. Tschüss! Du redest schon seit geraumer Zeit hier auf mich ein. Mit deinem Fantasie lässt man wieder nichts aus. Kannst du denn nicht allein? Frag mich, ob es so an dich interessiert. Frag mich, ob ich dein Geschwätz. Ich bin berührt. Für einige Zeit wirklich bist du alles hat sich schon früh verschwunden. Stehst du redest verdammt. Dann bitte, halt den Rand. Frag mich doch, was dich interessiert. Frag mich, ob ich dein Geschwätz. Ich bin berührt. Verzeihung, wenn ich deinen Redeschwall unterbrechen muss. Verzeihung, aber sag mir bitte, wann ist Schluss? Halt Maul! Frag mich, ob ich dein Geschwätz irgendwie berührt. Frag mich, ob ich dein Geschwätz irgendwie berührt. Frag mich, ob ich dein Geschwätz irgendwie berührt.